Genau, also hier Inschrift quasi, die Arbeit ihren Toten, also eine ganz interessante Verkörperung sozusagen, die Arbeit ehrt ihre Toten. Es sind verschiedene Namen aufgeführt, März 1920 im Bürgerkrieg gefallen. Ja, zum März 1920 vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück, weil hier ist ein bisschen ruhiger, kann ich das ein bisschen konzentrierter von mir geben. Die progressive Bewegung im Deutschen Kaiserreich war durch die alte sozialdemokratische Bewegung verkörpert. Also SPD war nicht nur Partei, es gab Arbeitervereine und so weiter. Es war also auf den Marxismus zumeist sich stützende breite Bewegung und man war also der Meinung, dass man in einem Reformprozess sozusagen nach und nach diese Gesellschaft, die Mitbestimmung und die Gesellschaft, die Demokratie sozusagen durchsetzen könnte. Das war also die eine große Partei. Es war die größte sozialdemokratische Partei in Europa, die größte auch in der Internationale, die damals zum ersten Mal gegründet worden ist. Und die große Parole dieser internationalen Arbeiterbewegung war, dass man auf alle Fälle gegen den Militarismus und gegen den Krieg eintritt. Und als dann der Krieg 1914 begann, hat eben die Sozialdemokratie in ihrer Mehrheit mit für die Kriegskredite gestimmt. Das waren also öffentliche Anleihen, um diesen Krieg zu ermöglichen. Die Sozialdemokratie hatte nicht die Mehrheit im Reichstag, immer so um die 35% herum. Sie hätte diesen Krieg nicht verhindern können, aber es wäre natürlich das wichtige politische Zeichen gewesen. Das hat sie aber nicht gegeben. Und daraufhin gab es einen Spaltungsprozess, der sich über mehrere Jahre hinzog, der dann damit endete, dass die Partei die Dissidenten also rausgeschmissen hat und die haben dann die USPD gegründet, 1917 zu Gotha. In Gotha war ja auch die SPD mal gegründet worden ursprünglich. Jedenfalls gab es seit 1917 diese beiden Parteien, die radikal für den Frieden, sofortigen Friedensschluss einschlagende USPD und dann die SPD. Mit der Revolution von 1918, für die beide Parteien nicht verantwortlich waren, sondern die sich eigentlich als spontane Volksbewegung organisiert hat, hat sich das noch weiter aufgespalten. Es entstand dann diese Räteidee, die Rätebewegung und zur Jahreswende 1918-19 ist ja dann schon die KPD gegründet worden. Die KPD ist aber nicht die, man vielleicht aus den Geschichtsbüchern Ernst Thälmann und so weiter vor, sondern die erste KPD ist eine ganz kleine, sehr radikale, linksradikale Organisation, die von den internationalen Kommunisten sogar, das ist eine kleinere Gruppierung, die mit dem Spartakusbund im Wesentlichen diese KPD formierte, bestimmt worden ist. Diese erste KPD hatte als Ziel die Revolution nach russischem Vorbild. Und das hieß in diesem Fall, sie wollte sich nicht auf keinen Fall an Wahlen beteiligen, sondern ihr Programm war der bewaffnete Kampf. So wie in Russland wollte man eben das in Deutschland dann auch umsetzen. Was natürlich Personen wie Rosa Luxemburg und andere, die also ihr Leben lang gekämpft hatten für Wahlrecht, jetzt hatten sie ihre Partei und jetzt tritt die Partei ausgerechnet dafür ein, nicht an den Wahlen teilzunehmen. Das nur so als kleine Nebenbewerbung. Jedenfalls war dieses Programm dieser ersten KPD der bewaffnete Kampf im Grunde genommen. Der Kapputsch wiederum, der 1920 vonstatten ging, also es gab verschiedene Aufstände, wo die KPD mit einer Rolle spielte, aber auch andere Kräfte und Strömungen, die ich jetzt im Einzelnen nicht alle hier dozieren will, die wurden im Jahre 1919 von Freikorps, die dann von der Regierung aufgerufen worden sind, weil man nicht genügend Militär zur Verfügung hatte, ansonsten niedergeschlagen. Da wurde also das Weimarer System sozusagen etabliert über die Zeit 1919, weil auch die Wahlen zur ersten Nationalversammlung und diese ganzen Dinge, die dann dort durchgeführt worden sind, sodass man also diese Lage praktisch stabilisieren konnte. Und im März 1920 tritt etwas ganz anderes ein. Da gibt es den ersten rechtsradikalen Putsch in der Geschichte, in der deutschen Geschichte. Also Landschaftsdirektor Kapp und der General Lüttwitz wollen die Regierung stürzen. Und gegen dieses Regierungsstürzen steht jetzt die Bevölkerung auf. Und das ist eigentlich ein sehr großes Zeichen gewesen. Es war nicht organisiert von einer bestimmten Partei oder so. Die Gewerkschaften und Parteien haben dann später auch, also in dieser Bewegung dann gesagt, ja, also Streik und so sind dann Aufrufe verfasst worden. Aber es ging von der Basis aus. Und die haben also dann Generalstreik gemacht. Man darf aber auch nicht verhehlen zu sagen, dass die Beamten eine große Rolle gespielt haben. Die haben also praktisch den Dienst versagt. Also die konnten Befehle geben, aber niemand hat sich darum geschert. So ist also dieser Putsch praktisch innerhalb von 100 Stunden, sagt man, zusammengebrochen. Die hatten keine Möglichkeit zu reagieren. Da muss man nochmal ganz klar sagen, die Motivation der meisten Leute, die an diesem Putsch beteiligt waren, war, die Republik zu retten. Weil da dieses Wahlrecht, diese ganzen Sachen, die ich jetzt aufgeführt hatte, die ja mit der Revolution eingeführt worden war, die werden jetzt abgeschafft worden. Die haben Leute gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen also diese freiheitliche Möglichkeiten wollen wir verteidigen. Das war die Motivation der Masse. Aber es waren eben auch einige radikalere Kräfte dabei und dann gab es auch Gegenaktionen vom Militär. So bewaffneten sich also hier und da einige Truppen und dann schaukelte sich das in einigen Gegenden des Reiches hoch und dann kam es tatsächlich zu einem Bürgerkrieg, also was es 1918 nicht gegeben hatte, diese Bezeichnung Bürgerkrieg stimmt da auf alle Fälle. Und einer der Hauptaustragungsorte dieses Bürgerkrieges war hier genau diese Gegend, war Halle. Es gab noch andere, das Ruhrgebiet, zum Beispiel ist der Ruhraufstand, ist ja auch vielleicht dem einen oder anderen schon mal begegnet. In Halle ist es gar nicht so klar, ob es da eigentlich Putschisten in der Form gab. Das ähnliche Geschichte kann man über Leipzig und so erzählen. Es war einfach so, das Militär war das Feindbild, die waren Reaktionäre, das war klar. Es gab auch reaktionäre Parteien und in den lokalen Zusammenhängen schaukelt sich das manchmal so. Jedenfalls gab es hier den militärischen Konflikt und dann riefen alle auf zu den Waffen. Und dann strömten sie alle herbei und es hat sich praktisch aus dem Nichts eine rote Armee oder Freiwilligenarmee gebildet, die dann ringsherum auf Halle zumarschiert ist und es gab dann in Halle schwere Kämpfe. In der Innenstadt sind ja noch Schilder da von dem Chama, so ein Maschinengewehrschütze, der erschossen worden ist, die aus DDR-Zeiten stammen und so weiter. Oder die am Galgenberg, der Kampf am Galgenberg sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Also mehrere Tage lang ist um Halle richtig mit Straßenkämpfen und so weiter gefochten worden. Das muss man auch für 1921 sagen, die Leute, die das geführt haben, das waren also in diesem Falle fast ausschließlich Männer, waren alles Soldaten gewesen und die meisten waren Soldaten gewesen im Krieg. Die wussten also auch, wie man eine Waffe bedient und so weiter, die hatten das drauf. Und es war eben so, dass das die Grundlage dafür war, dass sie auch so schnell sich dann organisieren konnten. Manch einer hatte wohl noch eine Knarre zu Hause, Sanitätswesen wurde aufgebaut. Das ging also in der Zeit des Kapp-Putsches aufgrund dessen, da man ja 4 Jahre Krieg hinter sich hatte offensichtlich und das so eingeübt war sozusagen. In Halle waren die Kämpfe so schwer, dass das Militär sie praktisch verloren hatte. Und dann ist ja die Regierung eingeschritten und hat Parlamentäre, also irgendwie müssen wir ja die Situation jetzt hier entschärfen, weil irgendwie muss das mal beendet werden. Und dann hat man gesagt, okay, Waffenstillstand, der Putsch ist niedergeschlagen im Reich, es ist auch sinnlos hier weiterzukämpfen. Das haben dann auch die Arbeiterkommandeure da soweit eingesehen, haben gesagt, es gibt eine Amnestie für alle Straftaten, die im Zusammenhang mit diesem März 1920 vorgekommen sind. Ihr gebt die Waffen ab, geht nach Hause, die Sache ist damit sozusagen erledigt. Also anders wäre es auch gar nicht möglich, dass ja Tausende von Leuten dann Verfahren gehabt hätten und die meisten ja tatsächlich im Glauben, die Republik zu schützen, dort angetreten sind. Ja, das haben die auch gemacht, aber viele haben ihre Waffen natürlich nicht abgegeben, sondern versteckt, wie man das natürlich auch vernünftigerweise machen sollte. Und so gab es also 1921 hier und da auch noch Waffenlager aus der Zeit von 1920. Das muss man als Hintergrund wissen. Nach Halle sind also, Halle war der Hauptaustragungsort, es gibt ja auch Schlacht um Halle Broschüren, die das im Detail beschreiben, sind nach offiziellen Zahlen 115 Arbeiter gefallen in diesen Kämpfen und 27 von der anderen Seite. Die meisten sind auf dem Gertraudenfriedhof ja bestattet worden, viele sind aber dann auch in ihren Heimatstädten, wie wahrscheinlich diese hier dann nach hier gebracht worden. Also das sind auf alle Fälle weit über 100 Menschen da in diesen 2 Tagen und 2 Nächten ums Leben gekommen. Und wie gesagt, das ist eine richtige Kriegshandlung gewesen. Politisch war es dann so, nach Ende dieses Kapp-Putsches, der wie gesagt verschiedene bewaffnete Aufstände zur Folge hatte, die ich praktisch eine revolutionäre Aufstandsbewegung initiiert hatte, war es dann so, dass die KPD sich gespalten hat. Die Spaltung war eigentlich schon vorher eingeleitet worden. Ich hatte ja gesagt, die KPD, die ursprüngliche, wollte nur den bewaffneten Kampf. Und Paul Levy, das war ein alter Weggefährte von Rosa Luxemburg, war dann Vorsitzender der KPD 1919, 1920 geworden. Und der hat praktisch dann umgesetzt auf einem sogenannten Heidelberger Parteitag, dass im Oktober 1919, dass die KPD auch an Wahlen teilnimmt, also auch an Wahlen teilnimmt, also nicht nur auf dem bewaffneten Kampfsitz, es gab immer noch die bewaffnete Option, aber eben auch auf Wahlen sitzt. Das war taktisch sehr wichtig, denn ich hatte gesagt, es gab die USPD. Die USPD war eine große Partei, die aber natürlich an Wahlen teilnahm. Und damit, dass die KPD jetzt sagt, sie nimmt auch am Wahlen teil, öffnete sie praktisch den USPD-Mitgliedern die Möglichkeit, in die KPD zu kommen, also sich zu vereinen, was sie mit dem größten Teil dieser Organisation auch in Halle vollzogen haben, ein Jahr später. Aber aufgrund dessen, dass Paul Levy gesagt hat, wir wollen auch an Wahlen teilnehmen, waren die meisten KPD-Mitglieder auf der Palme und haben gesagt, das ist ja eine reformistische Scheißpartei hier, damit wollen wir nichts zu tun haben, sind ausgetreten. Also in Berlin, also weit über die Hälfte und haben sich dann schon separiert. Und nach dem Kaputsch, wo da gesagt worden ist, ja die KPD hat viel zu früh aufgegeben, die hat sich auf Verhandlungen eingelassen und so weiter und so fort, da war da sozusagen die Spitze dieser Empörung erreicht. Und dann wurde die KAPD, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, gegründet. Und die war größer als die KPD in der Zeit 1920-21. Die ist dann in den Geschichtsbüchern, insbesondere in den DDR-Geschichtsbüchern, nicht so besonders erwähnt worden, weil sie eben eine andere Linie drauf hatte. Die KAPD war eher eine Organisation als Partei. Sie haben sich als Kommunisten verstanden. Sie waren Teil der Komintern oder sind da zumindest eingeladen worden, sind dann weggefahren, weil sie gesagt haben, mit so einem Bonzenkram und so wollen sie nichts zu tun haben. Waren aber Kommunisten, war so ganz klar Kommunisten. Karl Plättner war einer ihrer ideologischen Anführer, der kam aus dieser Arbeiterbewegung. Otto Rühle wäre zu nennen, das war so ein Ideologe, der eine gewisse Zeit dort zumindest eine Rolle gespielt hat. Kempin, Utzelmann, Peter Utzelmann, den werden wir noch kennenlernen, weil der dann der Kommandant im Leuna-Werk ist. Das sind so ein paar wichtige Leute, die da eine Rolle spielen. Und natürlich Max Hölz nicht zu vergessen. Also, im Grunde haben wir sozusagen vier Arbeiterparteien in dieser Zeit, also SPD, USPD, KPD und KAPD. Und diese Zersplitterung, die ist auch schon eine wichtige Voraussetzung für diese Aufstandsbewegung 1921. Also bei der KAPD kann man ja sagen, dass sozusagen der bewaffnete Aufstand sowieso Programm gewesen ist dieser Partei. Also heute würde man vielleicht sagen, das sind Insurrektionalisten gewesen, Anarchosyndikalisten, Rätekommunisten. Damals gab es diese Begriffe noch nicht so richtig, aber das ist sozusagen mit Ursprung von diesen Bewegungen. Die haben sowieso auf den bewaffneten Aufstand gesetzt. Das heißt, die sozusagen haben immer nach Gelegenheiten gesucht, dazu aufzurufen. Die KPD wusste sozusagen, bei der KAPD sind sozusagen viele von unseren ehemaligen Genossen, wir müssen die sozusagen auch wieder irgendwie für uns zurückgewinnen. Das heißt, es gab sozusagen eine Konkurrenz um die Aufständischen quasi. Und das ist auch sozusagen Teil der Dynamik, die dann dazu führt, dass KPD und KAPD sich da hervortun, eben in diesem Frühjahr 1921. Und Paul Levy hatte ja vorher noch versucht, sozusagen mit einem offenen Brief an alle Arbeiterparteien und an die Gewerkschaften zuzugehen. Das war ein offener Brief, der aufgerufen hat zu so einer Art tagespolitischen Einheitsfront. Das heißt, dass man sozusagen sich erstmal in der Zusammenarbeit konzentriert auf Lohnerhöhungen, auf Verbesserung der Arbeitsverhältnisse, eben auf sozusagen den Tageskampf für die Interessen der Arbeiter. Genau, innerhalb der KPD hat sich dann aber sozusagen immer mehr dann eben so ein Flügel durchgesetzt, der dann doch auch eher auf Aufstand setzen wollte. Dazu muss man auch noch vorausschicken, dass ja die KPD Teil der Komintern war, also Kommunistische Internationale, Sitz in Moskau, und die ist ja von Lenin initiiert worden und anderen führenden Kommunisten. Es gab ja diese 21 Punkte und einer dieser 21 Punkte heißt, jede Partei, die in der Komintern ist, hat bewaffnete Einheiten zu organisieren, die jederzeit bereit sein müssen, für die proletarische Revolution den Bürgerkrieg zu entfachen. Also es war Teil dieser Politik auch, dass jede Partei, die da drin war, diese Möglichkeit hatte und sie auch geschafft hat. Also hatte jede dieser Parteien einen illegalen militärischen Apparat. Das gehörte einfach dazu. Wie ausgebildet der war, ist eine andere Frage. Aber diese Komintern hat eine ganz große Rolle gespielt, die Sowjetunion eine große Rolle gespielt, denn der revolutionäre Prozess kam in eine große Bedrängnis in Russland, große wirtschaftliche Not machte sich breit, Kronstadt war davor, das hatte damit nichts zu tun. Und dann kam man auf die Idee, die Weltrevolution muss irgendwie weitergeführt werden, wir müssen ein Zeichen setzen und so weiter, dann kam man auf die Idee, wir müssten da einen Aufstand machen und dann kam man auf Deutschland, man war sowieso der Meinung, dass Deutschland das nächste Land ist, wo die Weltrevolution weitergehen würde und da hier auch die stärkste kommunistische Partei war, dachte man, in Deutschland müsste jetzt ein Aufstand, der würde sozusagen die internationale kommunistische Bewegung jetzt aus diesem Dilemma da befreien. Man hätte ein Symbol, dass es irgendwie weitergeht mit dem Prozess. Und so ist Bela Kun, das war ein ungarischer Kommunisten oder Bolschewist, der mit ein paar Leuten aus Moskau ist nach Berlin geschickt worden und hat die Zentrale in Berlin aufgesucht und gesagt, ja, wir bräuchten eigentlich einen Aufstand, ihr sollt den hier irgendwie entfachen. Das hört sich jetzt ein bisschen simpel an, aber das war damals in der Komintern tatsächlich auch Befehl und Gehorsam so ein bisschen organisiert. Und da hat Paul Levy gesagt, Paul Levy, Clara Zetkin und so weiter, das ist ja totaler Schwachsinn, wir können hier keinen Aufstand machen, das ist politischer Selbstmord, das passt nicht ins Feld. Und die haben sich also, sind da gleich auf Abstand gegangen. Paul Levy ist dann auch als Vorsitzender zurückgetreten. Und dann kam der nächste Vorsitzende, hieß Brandtler. Und Brandtler hat gesagt, klar machen wir das. Lenin hatte auch eine Theorie, die Offensivstrategie rausgegeben, dass also die Revolutionäre Partei immer den Angriff führen muss, selbst wenn er verloren geht, weil der weltweite oder der geschichtliche Prozess ja dadurch vorangetrieben wird. Brandtler hat sich also und die neue Crew, Führungscrew der KPD, haben sich also mit einverstanden erklärt. Es wurden aber keine konkreten Pläne jetzt ausgearbeitet, wo und wann man jetzt da irgendwie tätig werden würde. Im Gebiet Halle-Merseburg war praktisch der letzte große oder einer der größten Hochburgen der KPD. Hier hatte sich ja die KPD mit der USPD in diesem Vereinigungsparteitag zusammengetan. Man hatte einige Erfolge auch bei Wahlen dann erzielt und hatte hier eine ganze Menge Mitglieder und Sympathisanten. Und so war klar, dass also hier ist ein Schwerpunkt, hier könnte man das sozusagen machen, aber es war jetzt nicht konkret geplant worden. Es gab aber, es war eine große Notzeit, es gab viel Diebstähle, es gab Unruhen. Aber es gab Unruhen und die ganze Geschichte. Und dann hat praktisch der Oberpräsident Hörsing und der preußische Innenminister gesagt, wir müssen dieses Gebiet beruhigen und hat Polizei reingeschickt. Das war eine Polizeiaktion. Und das zusammen, also dieser Aufforderung der Komintern, einen Aufstand zu machen. Und dann marschierte die Polizei ein und das wurde dann praktisch zum Anlass genommen, zu versuchen, jetzt einen Generalstreik und aus dem Generalstreik, also so einen bewaffneten Aufstand heraus zu organisieren. Gleichzeitig mit der KPD wurde auch die KAPD von der Komintern also instruiert und die ist dann eben auch, also ihre wichtigen Leute sind dann auch sofort, teilweise erst über Leipzig, aber dann sofort hier angereist und haben dann versucht, hier diesen Aufstand eben zu entfachen oder voranzubringen. Das war am Anfang nicht so einfach, aber das hat dann doch geklappt. Im Einzelnen können wir das später machen, weiß jetzt nicht. Genau, ich würde vorschlagen, also die lokalen Bedingungen können wir gleich bei der nächsten Station auch ein bisschen genauer besprechen. Das sind ja für verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen und das ist in der Geschichtswissenschaft auch immer umstritten. War das jetzt ein Aufstand, der von Moskau sozusagen einen Auftrag gegeben wurde oder war es ein Aufstand, der doch auch von unten kam aufgrund lokaler Bedingungen und eben aufgrund dieses Polizeieinsatzes? Da können wir gleich noch genaueres erzählen.